War der Raga Purya Dhanasri von Vishwa Mohan Bhatt auf der Mohan Veena und dem Sänger Sri Parameshwar Hetch. Eine Live-Aufnahme dokumentiert auf der DVD von Fountain Music Company in 2004 veröffentlicht. Es begleiteten Vyasmurti Katti Harmonium und Ramkumar Mishram Tabla. Der Miniaturmalkunst spricht man, wie bereits erwähnt, in ihrem ursprünglichen Sinne einen religiösen Charakter zu. Die Bilddarstellungen wurden mit Handschriften illustriert, weniger der Freude an der Kunst als um religiöse Verdienste zu erwerben. Begüterte Laien stellten dafür Schreiber und Maler an, um Kopien wichtiger religiöser Texte anzufertigen. Die Verwendung von Blattgold hob den Wert als fromme Spende hervor, die respektierten geistlichen Lehren zugedacht war. Heilige und die sie umrankenden erbaulichen Legenden wurden in stereotypen Formen dargestellt. Die Körper menschlicher und göttlicher Gestalt sind einer ornamentalen Stilisierung unterworfen. Die Texte wurden mit kostbarem Material geschrieben, mit dekorativen Rändern, Leisten und Symbolen geschmückt. Die Mehrzahl der Ragamalas zwischen 1590 und etwa 1630 ist entweder gar nicht oder in Nagari beschriftet, mit Zitaten der in Sanskrit abgefassten Dayanas. Seit dem Übergang vom Palmblatt zum Papiermanuskript in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts wurden die Handschriften noch üppiger ausgestattet. Das indische Breitformat, Potti, war beibehalten worden. Hinzu kam das persisch-europäische Hochformat. Es konnte für größere Illustrationen ausgelegt werden. Die Ordnung der Stimmungsbilder für die Künste in Indien, Musik, Tanz, Drama und Poesie, basiert auf dem Konzept von Navarasa, den neuen Stimmungsbildern, Sringara, romantisch oder erotisch, Hasya humorvoll, Karuna pathetisch, Raudra verärgert, Vera heroisch, Bayanaka furchtvoll, Vipatsa ekelerregend, Putta begeisternd erstaunend und Shanta friedvoll. Jedem Raga und Ragini, der weiblichen Form eines Ragas, wird eine psychische Form, Rupa, zugesprochen, die sich in zwei Ausprägungen manifestiert. Entsprechend haben bereits viele Jahrhunderte früher indische Musiktheoretiker die bloße Klangform der Melodien, Nadamaya Rupa, unterschieden von den dahinter im Verborgenen liegenden Urbildern der göttlichen Weisheit, Devatamaya Rupa. Die indischen Miniaturmalereien fallen in die zweite Kategorie. Sie sollen beim Betrachter in der gedanklichen Vorstellung Harmonien wecken, die mit dem, was gesehen wird, korrespondieren. Die Kommunikationseigenschaften der Ragas werden als unentbehrliche Basis für die mystische Erfahrung gesehen, die eine Person an der göttlichen Realität teilhaben lassen. Der gemalte Raga funktioniert wie ein Yantra, um den spirituellen Zustand zu realisieren, wie er durch das Yoga erreicht werden kann. Zumindest scheint es das allgemeine Ziel des Dichters und Malers zu sein, beim Betrachter Vergnügen zu erwecken, wofür die Dichtung, die Musik und die Malerei Hand in Hand gehen. Die eine Kunstform wäre ohne den künstlerischen Ausdruck der jeweilig anderen Kunstgattung nicht denkbar. 1949 beschreibt der französische Musikwissenschaftler Alain Danelot in seinem Werk Northern Indian Music, Volume 1, Moods, Colors and Notes, die Stimmungsbilder des indischen Notenmaterials durch Farben. Die Sargam-Syllables, die Hauptnoten der indischen Klassik, Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Da und das um eine Oktave höher liegende Sa, finden ihr Pendant in den 7 im Westen gebräuchlichen Tönen Do, Re, Mi, Fa, Sol, La und Si und entsprechen den Farben Lotusrot, Gelbrot, Goldgelb, Jasminweiß, Schwarzblau, Gelb und Vielfarbigkeit. Jeder der Töne ist gefühlsbestimmt und geeignet, beim Hörer eine Stimmung der Heiterkeit, Furcht und so weiter hervorzurufen. Fa und Sol, die 4. und 5. Stufe, entsprechend Ma und Pa, werden für die Erzeugung der Stimmung Liebe und Heiterkeit gebraucht. Do und Sol, die 1. und 5. Stufe, entsprechend Sa und Pa, für die des Heroismus, der Wut und Verwunderung. Si und Mi, die 7. und 3. Stufe, entsprechend Da und Ga für die des Mitleids und so weiter. Für die meisten Betrachter aus dem Westen wirken die indischen Miniaturmalereien zunächst fremd. Ihre Schönheit verschließt sich uns auf den ersten Blick durch eine spezielle Kodierung. Dazu im zweiten Teil unserer Sendung. Ähnlich wie im Umgang mit der Musik sind für den indischen Genießer Perspektive, Größenverhältnis, Plastizität, Mimik, Licht und Schatten nur von untergeordneter Bedeutung. Nicht ein einzelnes Bild wird betrachtet, viel häufiger die Abfolge einer ganzen Reihe von Bildern. Dieses kompositorische Gesamtbild liest sich auf besondere Weise. So wie ein Musiker die Spannung verstärkt oder abschwächt, indem er eine Art Mikrouniversum um eine Note oder mehrere Töne herumschafft, gestalten die Maler der Raga-Malerkunstwerke eine visuelle Entdeckungsreise. Das Auge wandert, wie in einem Manuskript lesend, von Blickpunkt zu Blickpunkt durch das stark ineinander komponierte, relativ unübersichtliche Bild. Dem Kenner bieten die Beischriften in ihren ornamentalen Formen einen hohen ästhetischen Genuss. Meist blieben die Künstler ihres Fachs mit ihrer ungeheuren Vorstellungskraft und künstlerischen Größe anonym. Eine räumliche Perspektive, ein dreidimensionales Malen, kennt die Kunst der indischen Miniaturmalerei nicht. Figuren, die hintereinander gedacht sind, stehen übereinander. Man spricht von der Vertikalperspektive. Wie aus der Vogelschau sieht der Betrachter in ein System von übereinander geordneten Architektur- und Landschaftskulissen. Sie bilden jeweils den Rahmen für einzelne Szenen und Personengruppen. In solchen Szenen auftretende Personen sind gleich groß dargestellt, ohne Rücksicht darauf, ob sie nah oder fern befindlich zu denken sind. Gemütsstimmungen werden fast nur durch die Körperhaltung, kaum durch die Gesichtszüge ausgedrückt. Zuweilen wird der emotionale Gehalt durch das Beiwerk der Ornamentik ausgedrückt. Zum Beispiel die sorgenvolle Stimmung der Mutter wird in ihrer Unregelmäßigkeit gezeigt. Beruhigt sich das Gemüt im Verlauf der Bildfolge, wird die Ordnung und Regelmäßigkeit in den Ornamenten wiederhergestellt. Die Personen sind streng frontal wie ein Wappenschild stilisiert. Meist sind die Körper in einer steifen Dreiviertelansicht, gelegentlich mit frontal gezeigten Schultern und seitlich gesehenen Füßen. Auffällig ist die Wiedergabe der Köpfe und Gesichter. Haar und Stirn setzen in Dreiviertelansicht ein. Dann tritt eine sehr spitze und verhältnismäßig lange Nase über die Stirn- und Wangenlinie heraus. Das Untergesicht wird mit Mund und Hals im Profil gezeigt. Für den jahrhundertelang geübten Stil bis etwa zum Ende des 16. Jahrhunderts ist charakteristisch ein aus dem Gesicht heraustretendes, spitzovales zweites Auge. Raga Hindola Dhatur na bhau prajato tilalita vasano gauradeho nitantam Gunjaram pringaraji rachayati ruchiram yasya kodandabane Maulau dhatte kiritam manikana rachitam yamavarti vasante Hindolo raga rajo janayati sasukam sarvada sajjananam Iti Hindola raga. Der Frühlingsraga Hindol, im Nabel des Schöpfers entstanden, überaus hübsch gekleidet, von auffallend hellem Körper, an dessen Bogenpfeil eine Reihe Hummeln ein angenehmes Summen produziert, mit auf dem Kopf gesetzter, mit Juwelenhaufen besetzter Krone, der im Frühling auf der Hut ist, der immer guten Menschen Glück bereiten lässt. Das ist der Raga-König Hindolla. So ist der Hindolla Raga. Raga Hindol verkörpert Kama, den Gott der Liebe, oder Krishna. In der Übersetzung heißt Hindol Schwung oder Schaukel, Swing. In den Ragamala-Darstellungen wird Hindol als Krishna auf einer Schaukel porträtiert, umgeben von schönen jungen Frauen, die die Schaukel vor und zurück bewegen. Es ist ein antiker Frühlingsraga. Viele Künstler benutzen in ihrer Hindol-Interpretation einen bestimmten Typus der Ornamentik, Gamak, die in ihrer Bedeutung die Bewegung der Schaukel darstellen soll. Eine Ähnlichkeit zum nordindischen Raga Hindol findet sich in seinem Namensvetter Südindiens. Jedoch besitzt der Hindustani-Raga alle natürlichen Noten und der südindische Raga alle verminderten Noten, vergleichbar dem Hindustani-Raga Malkauns. Den Vokalisten Pandit Prabhakar Kareka, den wir zuvor mit dem Raga Lalit hörten, wollen wir nun nochmals zum direkten Vergleich mit einer Interpretation des Ragas Hindols hören. Auf seiner CD Eastern Soul wird er begleitet von Subhash Kamat, Tabla, Pramod Parathi Harmonium und Vilas Petnikar, Tampura. Die CD wurde 2002 von dem englischen Label Sense World Music veröffentlicht. बाचत मेरी दंगा गावत गुनी संग बाचत मेरे दंगा गावत गुनी संग बाचत मेरे दंगा गावत गुनी संग बाचत मेरे दंगा गावत गुनी संग बाचत मेरे दंगा गावत गुनी संग तान ताल गत प्रमाण लेत बजत मेरा दंग गावत गुण रंग Thank you. mere danga gavata gune danga bajata mere danga jaya గజ ప్రమాణ లత బాచత మిర Unser letztes Hörbeispiel der heutigen Sendung war der Frühlingsraga Hindol, auf der CD Eastern Soul, veröffentlicht in 2002 bei Sense World Music mit dem Sänger Prabhakar Kareka. Es begleiteten Subhash Kamat auf der Tabla, Pramod Parate spielte das Harmonium und Vilas Petnikar die Tampura. Worin liegt nun der Reiz der Kleinformate der indischen Miniaturmalerei, der Raga Malas? Er beruht für den modernen Betrachter des 21. Jahrhunderts vor allem in den leuchtenden, scharf nebeneinander gestellten Farben. Rot, Blau, Weiß, Grün und Schwarz kommen hauptsächlich vor. Die bis heute ungebrochene Intensität der Farben erklärt sich aus einer Versiegelung in mehreren Schichten. Mit Hilfe eines Achatsteins wurden einzelne Farbschichten nach Trocknung übereinander aufgetragen, einzeln durch Glätten verdichtet. Die Farbpigmente aus mineralischer oder vegetabiler Herkunft mit einem Bindemittel vermischt, meist Gummi arabicum, seltener Eiweiß, trug der Maler in mehreren Schichten auf. Die Abbildungen zu Raga Malas auf unserer Website geben in etwa eine Idee der verschiedenen Bildkompositionen und ihrer in Bann ziehenden Leuchtkraft. Für die Unterstützung zur Vorbereitung dieser Sendung möchte ich mich bedanken bei dem Van den Hoek Ruprecht Verlag in Göttingen für die Überlassung von Literatur des Kunsthistorikers Ernst Waldschmidt mit Dokumentation seines zweiten Beitrags zur Raga Mala Ikonografie in den Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Bei Professor Dr. Ludwig Habighorst Koblenz, einem ausgewiesenen Kenner und leidenschaftlichen Sammler der Mogul Raga Malas. Er veröffentlichte die Ragaputra-Edition Mogul Ragamala, gemalte indische Tonfolgen und Dichtung des Kshemakarna zur Frankfurter Buchmesse 2006. Und bei Professor Dr. Harunaga Isaacson, Abteilung für indische und tibetische Studien des Asien-Afrika-Instituts, Universität Hamburg, für die Übersetzung und Phonetik alter Sanskrit-Texte, datiert um 1610